schon kommen der Nacht, als der Mast im Winter brach, bis zu sieben Leuten mit sich in die See. Ihr Schiff trieb durch das Meer, ihre Herzen wurden schwer, doch der Steuermann saß erst in